Wer sind nach dem Papst infolge göttlicher Anordnung die verehrungswürdigsten Personen in der Kirche? Nach dem Papst sind infolge göttlicher Anordnung die Bischöfe die verehrungswürdigsten Personen in der Kirche.